HR2 Kultur. Die Schriftstellerin Julie C. gehört zur jüngeren Autorengeneration. Sie wurde 1974 in Bonn geboren, hat zunächst Jura studiert mit Schwerpunkt Europa und Völkerrecht. Mit dem ersten und zweiten juristischen Staatsexamen in der Tasche schreibt sie zurzeit an ihrer Dissertation. Seit ihrem 7. Lebensjahr schreibt Julie C. auch Texte. Am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig hat sie auch noch studiert. Eine eloquente, meinungsfreudige, engagierte und auch überaus fleißige Künstlerin. Jetzt hat Julie C. ihren dritten Roman veröffentlicht. Schilf heißt er kurz und bündig. Ruth Fühner stellt uns das Buch vor. Es ist nicht gerade wenig, womit Julie C. in ihrem dritten Roman jongliert. Eine Reihe ungeklärter Todesfälle in einer Freiburger Klinik, ein geköpfter Oberarzt, ein entführtes Kind, dazu eine Geschichte von großer Liebe und Verrat, die Widerlegung einer physikalisch-philosophischen Theorie samt deren Widerlegung und über allem ein Kriminalkommissar, der Schilf heißt und die Wahrscheinlichkeit so lange biegt, bis er zusammenbricht. Es ist ein Roman mit vielen Zentren, darin ähnlich der Vielweltentheorie, die der Physiker Sebastian vertritt. Alles, was möglich ist, geschieht. In einem der unendlich vielen Universen. Widersprüchliches muss einander also nicht ausschließen. Vordergründig ist es diese Theorie, die ihn und seinen genialischen Studienfreund Oskar entzweit, seit Sebastian sie in Oskars Augen öffentlich an die Populärwissenschaft verraten hat. In Wirklichkeit ist es der Verrat an ihrer Liebe, die Gründung einer Familie, die Oskar seinem Freund nicht verzeihen kann. Und beide Motive zusammen führen zu einem irrwitzigen Plan, den der Zufall ins Tragische wendet. Aber war es wirklich Zufall? Auf jeden Fall wird Sebastian zum Mörder, indem er der Anweisung jener Telefonstimme folgt, die ihn erreicht, nachdem auf einem nächtlichen Rastplatz sein Sohn Liam entführt worden ist. Hören Sie Julie C. selbst. Anders als beim simplen Versuch, den Parkplatz zu überqueren, wartet Sebastians Körper diesmal nicht auf einzelne Anweisungen, sondern reagiert schon, bevor er einen Befehl erhalten hat. Lippen, Zunge und Zähne tun sich zusammen und schreien ins Handy. Was wollt ihr? Viel habe ich nicht, aber ich kann alles besorgen. Alles, verdammte Scheiße. Alles, was ihr wollt. Eine Hand legt sich über seinen Mund und hindert ihn am Weitersprechen. Es ist seine eigene. Am anderen Ende der Leitung dehnt sich ein unsicheres Zögern. Dann räuspert sich die weibliche Stimme. Herr Professor, man hat mich beauftragt, Ihnen eine Botschaft zu überbringen. Einen einzigen Satz. Es hieß, Sie würden verstehen. Sind Sie bereit? Mein Sohn, stöhnt ein Wahnsinniger in Sebastians Kehle. Entschuldigen Sie, ich bin mit den Details der Angelegenheit nicht vertraut. Ich habe nur darauf zu achten, dass Sie den Satz begreifen. Und ich würde diesen Teil meines Auftrags jetzt gern zu Ende bringen. Die Höflichkeit seiner Gesprächspartnerin gibt Sebastian den Rest. Er hat nicht gewusst, wie tief im Inneren eines menschlichen Körpers Schmerz entstehen kann und wie es sich anfühlt, wenn er mit scharfen Krallen den Hals hinaufklimmt, bemüht, das Gehirn zu erreichen. Mit halboffenen Lippen horcht Sebastian in sich hinein und schweigt. Dobeldeng muss sterben, sagt die Stimme. Damit ist die Verknüpfung mehrerer Universen vorbereitet, die sonst nie miteinander in Berührung gekommen wären. Profaner ausgedrückt, es kommen die Kommissarin Rita Skura und ihr Kollege Schilf ins Spiel. Dass eine Ermittlerin, die Rita heißt, wie die amerikanische Krimi-Autorin Rita Mae Brown für Katzen schwärmt, und dass in einem Roman, in dem Katzen und Physik vorkommen, irgendwann auch der Name Schrödinger fällt, das gehört zu den berechenbareren Seiten dieses Romans. Schilf ist da schon eine spannendere Figur. Den Tumor, der ihm im Hirn wächst, nennt er Vogelei. Und dieser Name verweist auf das gefiederte Leitmotiv des Romans. Er nimmt nämlich den Begriff der Vogelperspektive wörtlich. Möwen, Enten und ein sprechender Papagei kommen darin vor und spionieren den Menschen aus der Luft nach. Und da es in diesem Roman auch um die physikalisch-philosophische Frage geht, ob der Beobachter nicht womöglich erst erzeugt, was er beobachtet, dürfen wir in den Vögeln auch eine Art fliegenden Schöpferchor sehen. Auch Schilf wird, je länger das tödliche Ei in seinem Schädel wächst, zunehmend zum Beobachter von höherer Warte. Er hat noch nie an den Zufall geglaubt. Und tatsächlich löst er nicht nur den Entführungsfall und den Fall des geköpften Oberarztes zur Befriedigung von Innenminister und Polizeipräsident. Er ruht nicht, bis er nachgewiesen hat, wie die Verknüpfung zweier Kausalketten, wiederum profaner ausgedrückt, die unglückliche Beziehung zweier Menschen, in die Katastrophe führen musste. Das, könnte man nun sagen, ist ziemlich banal. In jedem besseren Krimi geht es heutzutage nicht ums Whodunit, sondern um Motive und Psychologie. Gerade das aber ist hier nicht der Fall. Julie C. ist nicht an Psychologie interessiert. Das erledigt sie eher nebenbei, nach der Hauruck-Methode von Reiz und Reaktion. Julie C. geht es um Physik, und zwar da, wo sie ans Metaphysische grenzt. Wo jedes Wort eine Metapher ist fürs Unbegreifliche und die Sprache ein elastisches Netz zur Sinnstiftung, in dem die Dinge aufeinander verweisen und sich mit Bedeutung aufladen. Daran orientiert sie sich auch beim Schreiben. Ihr Text ist reich an Querverweisen, an auffälligen und unauffälligeren Motivketten. Das erhöht die Dichte und macht das Lesen zum detektivischen Vergnügen. Noch erhöht durch die Lust an klugen Zuspitzungen und überraschenden Wendungen, die Julie C.'s Stil kennzeichnen. Da war eine Perfektionistin am Werk. Und das hat dem Buch gleichzeitig gut getan und auch nicht. Die fertigen Sätze sind wie Handkantenschläge. Extrem kontrolliert und erbarmungslos präzise. Doch obwohl es um Intuition geht, um Kontrollverlust, um eine Wahrheit jenseits der Logik, zuletzt fließt hier nichts, außer dem Freiburger Gewerbebach, dessen Existenz kanalisierter nicht sein könnte. Sicher, wir bewundern die eleganten Jongleure, die durch exakte Berechnung der Flugbahn der Schwerkraft für kurze Zeit ein Schnippchen schlagen. Aber verzaubern lassen wir uns von jenen Artisten, bei denen die leblosen Dinge sich auf einmal in Tauben verwandeln und davonflattern. Ruth Fühner über den Roman Schilf von Julie C. Das Buch ist bei Schöffling erschienen und kostet 19,90 €.